Ey, so eine Scheiße. Ich bin in der blöden Prüfung wegen einem Punkt durchgefallen. Ich war gerade bei dieser unfreundlichen Professorin in der Klausurensicht und die wollte mir einfach nicht den einen Punkt geben. Ey, die schikaniert mich doch absichtlich. Oder nicht? Muss also wieder den Mist im nächsten Semester schreiben. Ey, das ist sowas von unfair, oder?